Du fährst auf Meth und auf Pott und auf Schore in die Leitplanke rein mit zwei Trotteln im Opel. Ich zahl die Miete von Spotify Kohle und lieg auf dem Balkon in der Sonne und popel. Du bist Real Keeper und rufst Tupac for life, aber sitzt in deinem Livestream auf YouTube und weinst. Alles gut, denn ich weiß, Rapper öffnet mir jetzt anfangs schwer erreichbare Türen, so wie Super Missiles. Cake, der seine ganze Kohle verzockt. Scheiß auf Koks, du siehst, wie ich das Dosenpilz droppt. Du bist ein Witz und du kriegst kein Lob für deinen Schrott. Du bist Wack und du siehst aus wie Kokosnusskopf. Ich drop wieder Bomben, wie rot ist der Knopf. Ich bin sowas von dope und flow wie ein Gott. Du bist ohne Witz low, du komischer Schmock. Und schonungslos hau ich dich tot mit nem Stock. Ich komme in dein Kinderzimmer, schlag auf deinen Kopf und ersteche deinen Vater, wenn er labert mit dem Stock. Mit dem Stock. Ich hau ihm auf den Kopf mit dem Stock. Mit dem Stock. Ich prügel auf ihn ein mit dem Stock. Mit dem Stock. Schwimmbad, Deutschrap, mein Handtuch liegt hier. Das Gesicht von Savage auf mein Schwanz tätowiert. Ich baller mir Samstag den Schnaps und das Bier. Und dir ist fast mal was fast Interessantes passiert. Cool, weil ich nicht fürchte, außer Gott spuck ich ihm ins Gesicht, wenn der Türsteher mich boxt. Du willst wissen, wie es ist, ja hier in meinem Kopf. Nimm den Stock und such ihn, ich verliere ihn zu oft. Wo ist er hin? Frag mich nicht nach Speed, sonst schlag ich dich, du Peach. Malibu, du Kies, die nagelneue Jeans, die du trägst, ist hässlich, man schaut dich an und denkt sich einfach, nee. Du bist echt sehr fake, ziemlich schade. Deshalb kriegst du beim Red Nose Day auf die Nase. Und nein, du hast keine geilen Schlampen am Start. Du führst die Hand zu weit ein? Ja, am Pfandautomat. Ich komme in dein Kinderzimmer, schlag auf deinen Kopf und ersteche deinen Vater, wenn er labert mit dem Stock. Mit dem Stock. Ich hau ihm auf den Kopf mit dem Stock. Mit dem Stock. Ich prügel auf ihn ein mit dem Stock. Mit dem Stock. Stock, Stock, Stock, Stock, Stock. Einfach mal die Natur genießen. Ich schwör auf Holzwaffen, Bitch, und der Rest ist Kacke. Ich schwör dir, Stock, Dicker, beste Waffe. Deine Hausparty, Spaß interessiert mich in Feuchten. Hier im Wald ist es cooler, weil hier sind nur Bäume. Du siehst durchs Fenster, wie ich auf deine Frau komm. Sie rauskommt mit brennendem Auge wie Sauron. Du musst für Sex immer bezahlen und leckst an den Klabusterbären deiner Mom. Ich sitz auf Stroh rum bis vier vor meinem Holz und wichse. Ich trink Montag das Bier, geile Morgenfrische. Wir ziehen Koka zu viert mit deinem Wochenticket. Dein Kufen polarisiert so wie Sonnenbrille. Du Oberpflaume, Dicker, vorbei, komm rein. Meine Songs haben keinen Sinn, aber der Flow knallt. Oh nein, du bist ein laufender Schmock und ich hab'n Beat gebaut aus dem Sound von nem Stock. Ich komme in dein Kinderzimmer, schlag auf deinen Kopf und ersteche deinen Vater, wenn er labert mit dem Stock. Mit dem Stock. Ich hau ihm auf den Kopf mit dem Stock. Mit dem Stock. Ich prügel auf ihn ein mit dem Stock. Mit dem Stock. Stock, Stock, Stock, Stock, Stock.